Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk Radio. Heute ist bei uns ein ganz besonderer Tag hier. Ich habe einen prominenten Ehrengast hier in der Sendung und ihr könnt den Gast anrufen und auch zu mir. Und der prominente Ehrengast, das ist Hella von Sinnen. So, Liebchen. Im Schritt wäre ich dann fertig. Du kannst diese enge, schwarze Boss-Unterhose wieder anziehen. Ich würde sagen, jetzt mache ich mal hier oben weiter. Nee, lass mir stecken. Das habe ich gestern schon gemacht. Ich glaube, das kann ich besser als du. Stimmt, du hast die Haare wieder etwas kürzer. Ja. Nabend, ihr Lieben, ich bin's von Sinnen. Helly. Ja, Schatz. Jetzt sitze ich hier in meiner Lieblingssendung. Wir haben leider im Moment eine Störung. Wir sind auf dem Fernsehsender mit einem eingefrorenen Bild. So muss das sein. Es kann sein, dass die Radiohörer uns hören und es kann auch sein, dass die Fernsehzuschauer uns sehen und hören. Falls die Fernsehzuschauer uns jetzt mit diesem eingefrorenen Bild sehen sollten, können wir direkt die Dekoration ein wenig erklären, auch für die Radiohörer. Wir haben heute von Ilona Claude unglaublich üppige Geschenke bekommen. Wir waren vor 3 Wochen ja im Savoy und haben Bildtelefon im Savoy gemacht und sie hat sich jetzt bei uns bedankt und wir haben hier ein Bäumchen, ein Champagnerbäumchen mit Licht. Wir haben 41 Rosen hier stehen. Unglaublich schön, ja. Ich habe das Geweih dekoriert mit ein wenig Watte, Schneeflocken, einem kleinen Hütchen und auch meiner berühmten Sonnenbrille. Und für die Radiohörer ist es alles ein bisschen anders als sonst. Ich habe die Dekoration etwas verändert hier im Studio. Wie ist meine liebe Artis? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir ganz einfach mit dem ersten Anrufer gleich anfangen. Also, du bist heute das Thema hier. Ja, du. Ja, wir sind das Thema. Ja, heute. Wir haben nämlich ein Buch gemacht, das heißt Jenseits der Scham. Mhm. Und da habe ich dich interviewt, viele, viele Stunden in deiner Wohnung. Und du warst sehr offen und sehr ehrlich zu mir. Und du warst sehr indiskret. Ich war sehr indiskret. Und es gibt schon Faxe von Menschen, die dieses Buch sogar schon gelesen haben. Ja, ich würde sagen... Wir telefonieren mal mit Kathleen, wir oder? Wir würden mal mit Kathleen sprechen, ja. Kathleen, 18 Jahre, hi. Jetzt haben wir Kathleen auch nicht, wir haben heute... Doch, hallo, ich bin... Ja, Kathleen. Ist das richtig ausgesprochen? Kathleen, ja. Kathleen. Genau. Kathleen, hast du etwa überhaupt keine australischen oder englischen Eltern, die dich so getauft haben? Nee, überhaupt gar nicht. Meine Eltern sind deutsch. Ah, und wie kommen die denn auf Kathleen? Ist das hier richtig geschrieben auf dem Monitor mit TH und Doppel-E? Ja, ist richtig, ja. Ist aber doch eher ungewöhnlich, oder? Ja, weiß nicht. Also ich kenne schon noch ein paar andere, aber so oft kommt es nicht vor, nee. Kathleen, also, was willst du von uns wissen? Also ich würde gerne von Hella wissen, ob sie auch privat so gut drauf ist, wie sie im Fernsehen immer scheint. Also ich finde das ganz toll. Die imponiert mir, ehrlich. Ja, danke schön. Danke, Kathleen. Ich bin privat eine unglaublich schlecht gelaunte, peinliche Person. Nein. Ich wollte gerade sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube, das muss der Jürgen beantworten, weil der kennt mich ja doch jetzt über 20 Jahre privat. Ja? Wie verändert, was glaubst du, was ist der Unterschied zwischen der Bildschirm-Hella und der privaten Hella? Also das Interessante ist bei Hella, und so war sie früher in der Schule auch schon, dass sie genau so witzig ist privat wie auf der Bühne. Sie ist privat natürlich manchmal ein bisschen anders als im Fernsehen, aber sie ist genauso lustig. Das ist wirklich wahr, Kathleen. Kathleen, ich komme mit diesem Namen gar nicht. Ja, wirklich. Wir waren zusammen auf Klassenfahrt in Rom. Ja. Und ich werde ihn nie vergessen. Wir saßen mit mehreren Mitschülern auf dem Petersplatz. Kennst du, ne? Vor dem Petersdom. Mhm. Und Hella von Sinn improvisierte das Rumpelstilzchen. Kennst du diesen Märchen? Sie war das Rumpelstilzchen und wir saßen ihr zu Füßen und es war Stand-up-Comedy. Genau, ich kann es vielleicht jetzt nochmal intonieren. Heute backe ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Oder? Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. So war's, genau. Oh, okay. Ja, dabei bin ich ziemlich albern dann auf dem Petersplatz rumgesprungen vor dem Popen. Wir müssen Nation! Oh, ihr seid jetzt im Fernsehen! Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Das ist heute mein Stargast. Ich brauche ihn gar nicht groß vorzustellen. Hella von Sinn. Steht auch hier drauf. Nur wo Hella von Sinn drauf ist, ist auch Hella von Sinn drin. Also das ist keine Frage. Ich denke mal, dich erkennt man, oder? Überall. Im Dunkeln. Jetzt, wo du es sagst, steht mir das überhaupt hier mit diesen kleinen... Ja, das sieht sehr abhängig aus. Doch. Ja. Also schön, ihr könnt heute bei uns anrufen zum Thema Hella von Sinn. Ihr könnt Hella alles fragen, was ihr sie immer schon fragen wollt. Zum Thema Jürgen Domian natürlich auch. Zum Thema, wir haben ein Buch gemacht, Jenseits der Scham. Ja. Kathleen, das war klar jetzt, ne? Das war deine Frage. Ja. Und also ich bin auch privat. Ja, ich bin auch privat. War das denn jetzt auch im Fernsehen? Ja. Du bist jetzt nochmal im Fernsehen. Ja. Vielleicht willst du auch viele Menschen grüßen. Wir lassen dich aber nicht grüßen. Ja, gerne. Das ist das. Ja, einmal, aber nur einmal kurz. Und dann ist Schluss für heute. Ich würde ganz gerne meine Christina-Maus grüßen. Und Toni. und vor allen Dingen meine Freundin Angie, die soll den Kopf nicht hängen lassen und alle Schüler der Krankenpflegeschule aus Lehrte. Das ist sehr schön. Und ganz, ganz, ganz viele Küsschen an meine Freunde. Na klar. Und auch an Hella und Domian. Ich wollte gerade sagen, danke schön. Tschüss, meine Lieben. Tschüss. Tschüss. Es ist ein Fax schon gekommen. Ich lese das mal eben vor. Hallo Domian, hallo Hella. Euch beide finde ich super klasse und euer gemeinsames Buch erst recht. Na, trinkste. Ich habe es an einem Tag fertig gelesen. So, jetzt hier meine Frage. Warum habt ihr euch beide damals zerstritten, sodass ihr bis vor 2 Jahren wieder keinen Kontakt mehr hattet? Das interessiert mich sehr, eure Marion. Aber ich liebe euch beide. Wie schön. Nett, ne? Ja, es gibt ein Geheimnis zwischen uns, was wir nicht verraten werden. Nein, liebe Marion und liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer, man muss immer so bimedial sein, ist ja auch doch eher anstrengend. In meinem Vorwort zu diesem Buch habe ich geschrieben, dass wir lange Zeit keinen Kontakt hatten, weil wir uns zerstritten haben. Wenn ich aber diesen Grund oder wir beide diesen Grund für unseren Streit, wenn wir den hätten erzählen wollen, hätten wir den in dem Buch erzählt. Ja, liebe Marion, und wir reden da nicht drüber. Wir sind froh, dass wir uns jetzt wieder so gut verstehen. Wir reden eigentlich über fast alles, auch in dem Buch, schämen uns eigentlich kaum. Nein. Kann man so sagen. Aber man muss eben auch ein kleines Geheimnis für sich behalten und das nehmen wir in Anspruch. Und wir sind auch eigentlich sehr stolz darauf, dass wir diesen doofen Streit wieder überwinden konnten und jetzt eigentlich wieder einen Neuanfang starten konnten. Das möchte ich überhaupt auch mal der Nation raten. Wenn ihr euch streitet, versucht euch einfach wieder zu verstehen. Vielleicht sollte man nur verraten, und dann ist aber auch gut, dass ich schuld war an dem Streit. Nein, ich war auch mit schuld. Sandra, 21 Jahre. Ja, hi, schönen guten Morgen. Sandra, schön, dass du angerufen hast. Deine Frage. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ja, also meine Frage ist erstens, wie ihr ins Schulgeschäft gekommen seid und zweitens, wie ihr zu Cepha-Sex steht. Hella. Showgeschäft. Du bist vielleicht doof. Das Showgeschäft fing in der Schule in Gummersbach schon an mit dir. Ja, das Showgeschäft fing in Gummersbach an. Der Domian war Schülersprecher bei uns auf dem Gymnasium. Der kam erst in Klasse 11 auf diese Schule und machte eine steile Karriere, war sofort Schülersprecher und ich war seine Wahlhelferin. Hella hat für mich Wahlkampf gemacht, hat die Schüler und Schülerinnen eingestimmt und hinterher hatte ich eine Zweidrittelmehrheit. So war's. Und das war natürlich schon ein bisschen Showbusiness. Und dann haben wir auch Theater zusammengespielt. Wir waren zusammen in der Spielschule der Gymnasien und dann habe ich ihm schon Schauspielunterricht gegeben. Ich war schrecklich unbegabt. Das kann man so nicht sagen. Als Schauspieler schon. Ja, er wär ein besserer Schlagersänger geworden. Er sang damals schon sehr schön. Er hat eine sehr schöne Stimme. Er zwingt ja oft seine Anruferinnen und Anrufer zu singen. Wenn ihr ihn jetzt singen hören würdet, ihr wärt begeistert. Jürgen, sing doch mal. Ja. Wir beide haben früher auch mal etwas zusammen gesungen. Lula, Lula, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Mädchen schlafen gehen, dann schlaf auch du. Also ich glaube, du bist an einer anderen Stelle in dem Lied, aber ist es nicht herrlich? Ja, ne, ist doch nett. Es wäre auch ein Roland Kaiser aus ihm geworden, aber er ist ein wunderbarer Moderator und im Übrigen der Moderator meiner Lieblingssendung, wenn ich das mal sagen darf. Ich bin eine alte Nachteule mit meiner Verlobten und wir gucken diese Sendung wirklich fast jede Nacht. Was Safer Sex anbetrifft, Cornelia und ich machen jetzt seit 8 Jahren jährlich einen AIDS-Test und sind beide monogam, also schlafen nur mit uns. Und das finden wir ziemlich safe. Also, Sandra, siehst du oft die Sendung? Hörst du sie oft? Ja. Ja, dann weißt du, dass ich wirklich nicht müde werde. Manchmal denke ich, es ist schon ein bisschen zu viel, aber es kann nicht zu viel sein, dass ich die Leute darauf hinweise, dass sie vögeln sollen mit Gummis. Und ich werde mittlerweile sowas von böse, egal ob Schwule sind oder Heteros, wenn sie es nicht machen. Also Thema Safer Sex ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich finde, man kann gar nicht genug darüber reden und ich finde, dass mittlerweile auch von der politischen Seite aus viel, viel mehr noch dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht werden sollte. Ihr habt damals tolle Spots gemacht, so das muss wieder aufgewärmt werden. Ich habe ja mit dem Ingolf Lück damals diesen Spot gemacht, Tina, was kosten die Kondome? Und ich persönlich finde, dass diese Aufklärungskampagnen des Gesundheitsministeriums viel, viel drastischer noch sein müssten, um gerade den Jugendlichen viel drastischer die Folgen von unsafem Sex aufzuzeigen. Und ich bin also eine absolute Befürworterin von safer Sex, ja. Das lässt ja auch wieder nach. Was jetzt? Die Aufklärung. Ja, das ist so. Das ist das Problem, genau, ja. Ja, das ist so. Und die Menschen, nicht nur die Jugendlichen, auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, die so alt sind wie ich, und ich werde jetzt 40, meinen doch, sie könnten irgendwie rumrödeln und nicht verhüten mit Gummis. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Okay, das wollte ich wissen. Sandra, alles Gute. Ja, euch auch. Tschüss. Also ihr Lieben, wenn ihr mit mir und uns hier reden wollt, Telefonnummer 0180 5678 111. Die Faxnummer, sag die Faxnummer 0180 5678 110. Ich finde es relativ bequem dafür, dass doch eigentlich sehr wenig Platz in diesem Studio hier ist. Du könntest noch ein bisschen näher an mich ankommen. Ich mache dicke Frauen an meiner Seite. Ach, so will ich dich. So, Ferdinand, ein schöner alter Name, so wie ich es mag. Ach ja, der Jürgen, der mag so gerne die alten Namen. Das steht übrigens alles in dem Buch drin. Der möchte, wenn er Kinder hätte, er würde sie Franz, Fritz nennen. Ja, er würde Hermann. Sie mit Knödeln füttern. Er geht ja auch durch Fels und Firn. Er hat ja hier diese feisten, albernen Tiertrophäen hängen. Und Jürgen Domian ist ein sehr merkwürdiger Mensch, aber auch sehr liebenswert. Ferdinand, wir wollen die Beschimpfung unter Ferdinand, 21 Jahre, hi. Ja, hallo, hi. Frau von Sinn, Herr Domian. Ja. Wie lebt es sich ohne Gummersbach? Ich habe ein Jahr in Gummersbach Zivildienst gemacht. Oh, und ich muss sagen, wo, die Zeit hat mir ganz gut gefallen. Wo hast du Zivildienst gemacht? In der Theodor-Heuss-Akademie. Nein. Ja, sicher, die haben Zivildienstplätze, sowieso der Hammer. Ja, das sagst du uns, dieser Mann hat Zivildienst in der Theodor-Heuss-Akademie gemacht und Carola Stahn vom Flughafen abgeholt und so fotokopiert. Niedersessmar, der Hammer. Genau, ja. Nachdem er im Krankenhaus die Nerven verloren hat. Genau, da habe ich mir einen ruhigen Job gesucht. Nein, das war auch stressig natürlich. Ja, ich fand es nur nervig und blöd. Also wir leben wunderbar ohne Gummersbach. Nein, nein, ich würde was anderes antworten. Ja, ich lebe wir leben natürlich nicht ohne Gummersbach. Unsere Eltern, seine Eltern, das mein stimmt, Vater, ja. Ja, sie leben stimmt. mit seiner Familie, mein Vater, sie leben, unsere Verwandten leben in Gummersbach. Und wir fahren dort sehr regelmäßig hin und alle großen Feste werden auch zusammen gefeiert. Ja, so schön. Und ich werde von dem Gummersbach komme ich persönlich gar nicht los und will da auch nicht von loskommen. Ich möchte nur gerne in Köln wohnen. Ja, das kann ich verstehen. Also, ja. Ich fand Gummersbach auch erst dann toll, als ich festgestellt habe, dass Köln in der Nähe ist. Also, was richtig klasse. Also du bist kein Gummersbacher? Nee, ich komme aus Münster. Ich bin Westfale. Ah ja. Das ist ganz schlimm. Ja. Also ich fahre nicht mehr so sehr viel nach Gummersbach. Meine Eltern kommen zu Besuch nach Köln viel öfter. Ja. Und also meine Bindung, du hast natürlich recht, das wirkt und lebt immer in einem nach, aber meine Bindung ist da doch relativ gering geworden. Wobei ich, also wir äußern uns ja öfter so etwas ironisch auch über Gummersbach. Ich möchte aber es nicht missen, dort aufgewachsen zu sein. Und was dort hast meine du gemacht, und dort mein, bitte? Was hast du da so gemacht als junge Frau? Ich wusste immer nicht, was ich meine. Ich bin keine junge Frau, aber ich wusste immer nicht, was ich machen sollte. Na, weißt du, was ich jetzt erst sagen wollte, war, dass ich meine Wurzeln da habe. Also dieses Kleinbürgerliche, was ich da erlebt habe, das finde ich eigentlich für mich und für meine Entwicklung ganz wichtig. Also ich weiß nicht, was ich für ein Mensch geworden wäre, wenn ich in Köln schon mit diesen ganzen Einflüssen und Eindrücken groß geworden wäre. Weil wenn du in Gummersbach da im Wald rumturnst und musst dir deine eigenen Fantasiespielchen machen, dann sieht man ja, was da draus werden kann. Ne? Und was habe ich als junge Frau gemacht? Ja gut, als wir in der Pubertät waren, war das Jugendzentrum, das hieß Alternative, dann gab es eine Kneipe, das hieß Vis-a-vis, wir haben beim Robert getrunken, beim Theo getrunken. Ich habe sehr viel getrunken. Früh übt sich, was eine gestämmige Biertrinkerin werden will. Ferdinand, war das die Frage zu Gummersbach? Ja, das war eigentlich die Frage zu Gummersbach. Also ihr lebt damit ganz gut mit den Gummersbach-Beziehungen. Da bin ich beruhigt. Das geht schon, ja. Vor allem, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Ich habe es auch überlebt. Super. Tschüss, Ferdinand. Ja, ciao. Tschüss. Jetzt darf ich mir eine aussuchen. Ja. Oder hast du immer so Prioritäten, ihr Lieben? Ihr seht das ja zu Hause nicht. Hier ist ein Monitor und da blinken vier verschiedene blaue kleine Lämpchen. Und dahinter stehen Namen. Sonja 20, Daniel 19, Sophie 27, Marina 19. Warum, nach welchen Kriterien suchst du die denn aus? In der Regel nehme ich die nach der Reihenfolge. Hast du aber eben nicht gemacht. Da war da ein Ausrufungszeichen. Stand da war irgendein technisches Siehst Problem. Du? Ah, ach so. Und Ausrufungszeichen heißt, das lieber jetzt nicht nehmen. Doch, jetzt nehmen. Gut, jetzt darf ich mir das aussuchen. Ich nehme bitte Sophie 27. Sophie 27. Ja, hallihallo. Sophie, hi. Hallo Hella, hallo Jürgen. Sophie. Ich heißt habe, du Sophie oder Sophie? Sophie. Ich habe eine Frage an den Jürgen. Ja. Und zwar, ich habe mitbekommen, dass er ja bisexuell lebt und auch dazu steht. Und meine Frage ist eigentlich, was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Warte mal, da fangen wir mal, stellen wir uns mal ganz dumm. Fangen wir mal mit den Blumen an, also der Mann an sich. Warum ja, Fortsatz? Nein, das war drei Beine, ja? Also die anatomischen Mädchen, Brüste, ja? Ja, ja, ja. Nein, entschuldige, ich mische mich hier gut gelaunt ein. Lieber Jürgen, erklär du das. Meine, gibt es etwas, was er bei einer Frau findet, was er... Also Jürgen, ich spreche jetzt mit dir. Ja, du sprichst mit mir. Gibt es etwas, was du bei einer Frau findest, was du bei einem Mann nicht findest und umgekehrt? Wenn ja, warum und überhaupt? Ja, ich glaube, ich erkläre das mal so, mit der Bisexualität ist das ja immer so eine Sache. Ich empfinde mich zu 70% als schwul und zu 30% als heterosexuell. Und das ist mittlerweile so, hat sich das entwickelt, ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal anders wird, dass ich den Sex mit Frauen sehr sehr ansprechend finde und mir, es mir sehr gut gefällt, dass ich mir aber eigentlich im Moment oder seit einiger Zeit, seit längerer Zeit schon nicht mehr vorstellen kann, mich in eine Frau richtig zu verlieben. Also die großen Liebesbeziehungen sind in der letzten Zeit über Männer zu Männern gewesen, nicht zu Frauen. Das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte bei mir. Ich kann das grundsätzlich dann natürlich nicht beantworten. Sind Frauen vielleicht anspruchsvoller? Komplizierter? Nee. Ich würde sagen, sie sind intelligenter, sie riechen besser, ja, sehen besser aus. Das ist erklärt. Ich erinnere an meinen Liebesbrief von gestern. Eine verirrte Frau, die sich mal in so einen komischen Kasper hier wie dich verknallt. Ich sollte im Stehen pinkeln und sie fand das dann ganz erotisch. Nein, kann ich nicht so sagen. Ich habe darüber auch schon... Zum Thema Pinkeln wird übrigens in diesem Buch einiges über Jürgen Domian erzählt, aber kauft es euch doch vielleicht. Eine Frage noch an dich, Hella. Wann hast du entdeckt, dass du lesbisch bist? Ich gehöre zu diesen berühmten Urlesben. Ich glaube, ich war also mit 6, 7, 8 lesbisch und habe mich schon in unsere Volksschullehrerin verknallt, Fräulein Fiebern. Sie hatte so einen Dutt hinten, so ein bisschen wie Mädchen in Uniform, fand ich schon sehr erotisch. Und dann habe ich meine ersten sexuellen Erfahrungen direkt mit Mädchen gemacht. Das war Rottenmeier aus Heidi. Oder so, ja. Und dann habe ich die ersten sexuellen Erfahrungen so mit 12, 13 gemacht, mit Mädchen. Habe dann mit 14, 15 gedacht, jetzt muss aber auch mal mit Jungs gehen, weil lesbisch ist ja nicht so das tolle Programm. Außenseiterin will man ja nicht unbedingt sein oder man sucht es sich nicht so unbedingt aus. Und dann habe ich auch mit den Jungs rumpussiert und rumgemacht und mit 18 wusste ich aber dann, das ist es nicht und wusste einfach, ich bin lesbisch und bin dann diesen Weg gegangen, zu sagen, ich bin lesbisch. Und inzwischen finde ich das auch ganz gut, ne? Geil, sexy, wundervoll, der richtige Lebensentwurf. Und ich kann immer nur auch alle Jugendlichen auffordern, aber auch schon alle Älteren, die im Schrank vor sich hin leben, outet euch und geht auf die Straße, küsst euch, umarmt euch, lebt es aus, erzählt es euren Lehrern, euren Eltern, euren Geschwistern. Ich sage immer, wenn sich dann jemand von euch abwendet, dann war es nicht die richtige Familie. Eben auch Ältere. Wie oft hören wir das hier in der Sendung, ne, dass Leute mit 40, 50 Jahren, Frauen, auch halt diese Seite in sich entdecken, ja, und auch leben. Ich habe am Anfang, als ich Karriere machte im Fernsehen, habe ich einen rührenden Brief von einer älteren Dame in Sütterlin-Schrift bekommen, die so in die über 70 war. Und die schrieb, dass sie mit ihrer Geliebten immer in Urlaub fährt und diese Geliebte immer als ihre Sekretärin ausgeben muss. Und wie sehr sie Cornelia und mich beneidet, dass wir Hand in Hand über die Straße gehen können und dass alle wissen, dass wir uns lieben. Also es sind ja richtige Tragödien, die stecken ja dahinter, hinter diesem nicht sich dazu bekennen können oder wollen. Sophie, das war die Frage zum Thema Sexualität. Ja, eine ganz kurze Frage, das dann, so ein Einwurf, der passt eigentlich so gar nicht, aber wir leben ja in einer offenen Gesellschaft. Mhm. Wie steht ihr zu Star Trek? Star Trek? Star Trek, ja. Ich bin riesiger Fan von der letzten Serie, Star Trek Voyager. Ja. Ich finde Captain Janeway so sexy. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie sich jetzt eben die Haare hinten offen... Dutt, ne? Ja eben, sie hatte einen Dutt, aber in den neueren Folgen lässt sie hinten offen, das finde ich überhaupt nicht mehr so schön. Und bin etwas enttäuscht. Und vielleicht für alle Trekkies an dieser Stelle, also ich sehe das sehr gerne. Long and prosper. Yes. Also wir leben in einer offenen Gesellschaft. Ich stehe da nicht so drauf. Nee? Der steht ja nur auf Zeichentrickfilme. Auf Simpsons. Okay. Homer. Mach's weiter so. Sophie! Alles klar. Alles Gute, tschüss. Ciao. Tschüss. Ralf, 36. Ja, hallo. Hallo Ralf. Frag, leg los. Erstmal hallo Domian, hallo Hella. Ja. Erstmal muss ich was sagen, das wird sicherlich einige Leute ziemlich sauer machen. Ich rufe das erste Mal an heute, obwohl ich deine Sendung seit 2,5 Jahren ungefähr sehe. Mhm. Und bin auch prompt durchgekommen. Grandios. Gratulation. Und was wird die Leute sauer machen, lieber Ralf? Ja, da sind Leute, die ich so mitgekriegt habe, die schon so 30 waren, mehr und nie durchkommen. Jetzt tu mir nur bitte eingefallen und sag nicht wieder, wie gut du die Sendung findest. Ja, das kostet uns wertvolle Sendezeit. Nee, das sage ich jetzt nicht. Alles klar. Aber mir ist eine Frage, aus meiner eigentlichen Frage, noch eine weitere eingefallen, jetzt wo ich euch beide sehe. Und zwar, Hella, dich sieht man ja in letzter Zeit immer wieder in diesem tollen roten Overall. Bedeutet er was Besonderes? Hat er eine bestimmte Bedeutung für dich? Nicht immer. Also Ralf, ich darf an dieser Stelle sagen, dass, ich weiß nicht, ob du Schwarz-Weiß-Fernsehen hast, das ist ein pinkfarbener Overall, ja? Das ist eher so rot, bitte? Dann ist mein Fernseher kaputt. Siehste? Diese Lippen sind rot, dieser Overall ist pink. Ich trage ihn heute zum ersten Mal im Fernsehen. Ich habe ca. 15 Overalls in allen verschiedenen Farben und habe mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, als Kollegen von Alles Nichts Oder mir den einfach von der Lichttechnik im Studio Hamburg geschenkt haben, habe ich den mal angezogen und habe gedacht, boah, ist aber ein bequemes Kleidungsstück. Du kannst alles in deinen Taschen mit rumtragen, brauchst keine Handtasche mehr und deswegen laufe ich jetzt immer in den Dingern rum. Die Overalls sind übrigens ein Ausbund ihrer Eitelkeit, weil immer hier drauf steht von Sinnen. Gut, Michael Schumacher hat auch Schumacher auf seinem Overall stehen, also warum sollte ich das nicht machen? Aus rein praktischen Gründen. Ja, auch. Ja, nee, jetzt meine eigentliche Frage. Und zwar, ich sag mir, ihr seid ungefähr in dem Alter wie ich, ein paar Jahre älter. Und jetzt ja, meine bist Frage du? Ist eigentlich, ach ja, 36. 36, ja. Meine Frage ist eigentlich die, ob das in so einer, ich sag mal, mittleren Kleinstadt wie Gummersbach und zu den Zeiten schwieriger gewesen ist, so ein Coming-out, als das vielleicht heute in einer größeren Stadt ist. Auf jeden Fall. Und welche Schwierigkeiten ihr da speziell selber hattet? Also, ich kann natürlich jetzt im Moment schlecht beurteilen, wie es in Gummersbach heutzutage ist und ob sich etwas verändert hat. Ich hoffe aber mal, dass es sich verändert. Mit Sicherheit wird sich auch weil ich denke einfach, wenn Prominente wie Bulthaupt oder wie Biolek sich dazu bekennen, wie Bach, wie Morgenstern, dass sie schwul sind oder von Sinnen, Scheel, Kräumern, dass sie lesbisch sind, das gab es vor 20 Jahren so nicht. Ich weiß, dass ich mit 16, 17, 18 gab es, glaube ich, irgendwann Martina Navratilova, aber vielleicht war ich auch schon 20. Und ich dachte, boah, das ist ja, es gibt ja noch jemanden, der auch lesbisch ist, außer mir. Ich glaube, es ist von daher ein bisschen einfacher geworden. Aber ich denke, die Spießigkeit und die Kleinkarriere in den Köpfen der Leute, die wird immer da sein und es ist für junge Menschen in Dörfern oder mittelgroßen Städten nicht einfach. Mhm. Vor allem, weil sie nicht genau wissen, wo sie hingehen sollen. In Köln hast du ja allein 40 schwulen Kneipen und 3 für Lesben und ein schwul-lesbisches Jugendzentrum. In einer Großstadt wie Köln, Berlin, Hamburg, München gibt es halt andere Orte, wo du hingehen kannst. Ich glaube, es wäre damals ein Spießrutenlaufen gewesen. Es wird heute ein bisschen toleranter sein, da hast du recht, aber generell ist es natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit Köln. Überhaupt nicht. Mhm. Ralf. Ja, okay. Das war's. Danke ich euch. Ja. Eine Bitte, Bitte habe ich noch. Dumian, kann ich von dir und vielleicht auch von der Hella irgendwie ein Autogrammfoto bekommen? Das werden wir gleich noch organisieren. Machen wir. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Marina. Auch ein schöner Schlager. Marina, Marina, Marina. Marina. Wie oft hörst du das, Marina, wenn du deinen Namen sagst? Wie oft singen dich die Menschen an? Oh ja, ich höre schon öfter. Das ist öfter, aber so schön im Duett hast du es noch nicht gehört, oder? Nein, geht weiter mit Marina, Marina, Marina. Mit dir fängt die Liebe erst an, ne? Marina. Der kann schon den Text so gut wie Jürgen Domian, kein Mensch. Marina, sprich deine Frage. Ja, er hätte vielleicht auch Schlagerstar werden sollen. Aber wie ein Schlager gab es ja weit vor deiner Zeit. Also singen dich heutzutage wirklich noch Menschen damit an? Ja, klar, ach, das ist heute noch immer bekannt, klar. Gut. Marina, deine Frage. Ja, und zwar, ich war in Köln beim Tennisspiel Steffi Graf, Anna Kournikova. Und ich wollte mal die Hella fragen, wann sie denn Trainerstunden nimmt. Ich arme. Ja, vielleicht muss ich den Menschen, die das nicht mitbekommen haben, erklären, dass am Montag hier in der Köln Arena, dieser neuen, sehr großen Halle, ein Schaukampf stattgefunden hat zwischen Steffi Graf und Anna Kournikova und unsere Piri-Piris-Freundin, mit denen wir auch in Portugal in Urlaub waren. Uli Nix, die im Übrigen heute 30 Jahre alt wird. Happy Birthday, Uli und Doris Decker haben uns für 165 Mark Karten besorgt, sodass wir in der ersten Reihe saßen, also wirklich hinter ihrem Apollinaris-Bänkchen und immer sehen konnten, was sie alles so tut in den Pausen. Und ich habe natürlich immer fröhlich mir die paar Becherchen voll Bier besorgt in der Weblanche und saß durch, Steffi, weil die ist ja wirklich sehr lecker, die Steffi Graf, kann man ja gar nicht anders sagen. Und irgendwann kam ich, also als dann auch das Doppel, die haben dann noch so ein Doppel hinterhergeschoben mit zwei jungen Nachwuchsspielerinnen und dann kam ich wieder mit meinen vier paar Becherchen und plötzlich steht Steffi Graf vor mir und sagt irgendwas, was ich akustisch nicht verstanden, man nennt mich auch die Taube. Und ich sag bitte? Und sie sagt, spielst du Tennis? Und hatte zwei Schläger in der Hand. Und ich sage, nö, ich war mal Schwimmerin vor 30 Jahren. Möchtest du Tennis spielen? Und ich gebe diese, wie unter Hypnose, diese vier Pappbecher an Doris Decker weiter. Steige über diese kleine, grüne, über diese Wand. Habe diesen Schläger von ihr genommen, habe mich hingestellt und habe dann so federballmäßig, du warst ja dabei, hast es ja gesehen, und dann hat sie ihn zurückgeworfen, ich habe gestrauchelt, bin ziemlich dick und peinlich dann auch noch lang hingeschlagen, habe aber dann, du warst dabei, ne? Ich habe einen Ball oder sogar zwei übers Netz bekommen, ne? Das ist richtig. Jawohl. Und einen konnte sie auch nicht kriegen, ne? Wer weiß, wie das Match ausgegangen wäre, wenn wir noch eine Stunde gespielt hätten. Nein, es war unglaublich, weil am nächsten Tag war ich permanent in irgendwelchen Nachrichtensendungen und plumpste da dick und peinlich übers Feld. Es war ein bisschen peinlich für mich. Aber es war auf der anderen Seite auch sehr toll. Also der Jürgen und ich, wir haben ja vor 30 Jahren, nein, ich lüge, vor 20 Jahren Elisabeth Fleckenschild in Gummersbach getroffen im Schauspielhaus und waren danach... Für die Jungen, eine ganz berühmte alte Schauspielerin. Und waren danach sehr, sehr begeistert. Bitte? Achso, du sprichst gerade mit deinen Menschen zu Hause. Und ja, und so ein bisschen war das jetzt mit Steffi Graf. Also Steffi Graf ist ein Weltstar und ist unsere spektakulärste Sportlerin, die die deutsche Nation je hervorgebracht hat. Und mit ihr diesen Kontakt zu haben, war für mich sehr ehrenvoll und sehr, sehr aufregend. Marina, jetzt hat sie ja gestrunzt, wie gut sie gespielt hat. Wie, ja, sie lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Ich war ja gar nicht dabei, ich habe es nicht gesehen. Wie hast du es denn wahrgenommen? Ja, ich war ja ganz neidisch, weil sie sich ja sofort Steffi Graf gekrallt hat, nachdem die Ballwechsel beendet waren und sie direkt geküsst hat. Und das war ja eine Unverschämtheit. Wer hätte da nicht gerne getauscht? Also du hättest auch... Sag mal, jetzt habe ich mal eine Frage. Entschuldige. Mit wem sprechen wir? Mit Marina. Marina, ja. Marina, bist du lesbisch? Ja. Ja, ne? Ich dachte nicht mehr. Ja, ich muss das unbedingt wissen. Weil Martina Navratilova ist natürlich lesbisch, weiß man. Ist Steffi Graf, glaubst du, für die junge Lesbenszene, ist sie auch sexy? Ist sie ein Idol? Stehen viele junge Lesben auch auf Steffi Graf? Also wie das bei den anderen so ist, kann ich ja jetzt nicht so sagen. Aber für mich ist sie also die absolute Traumfrau. Die Beine sind ja der absolute Knaller. Ich also habe zum Glück eine Frau mit genauso guten Beinen zu Hause. Ich muss dir sagen, dass ich Steffi Graf vollkommen unerotisch finde. Du könntest mir Steffi Graf auf den Bauch binden. Dieser Mann ist so doof. Ja? Er nennt sich ja auch manchmal Dovian. Ja, dann weißt du, auf wen Dovian steht? Auf Henry Maske. Ja? Henry Maske. Ja? Ich meine, er sieht nicht schlecht aus, aber sobald er spricht, ist man ja mit der Erotik auch schon ein bisschen hinterm Berg. Also Henry Maske ist hübscher als Frau Graf. Ich möchte mal ganz kurz über Frau Graf sprechen. Die hat wirklich, was sie Marina sagte, exzellente Beine, eine super athletische Figur, die ist groß und vor allen Dingen, ich stehe ja auf Nasen. Ich bin ja eine Nasenfetischistin, ja? Frauen mit langen Nasen, je länger, je geiler. Steffi ist für mich auch ausgesprochen erotisch und mit dir rede ich überhaupt nicht mehr über sexy Rode. Marina, das war's. Domian, ja. Mach's gut. Und dann möchte ich noch ganz kurz welche grüßen. Nee, jetzt, machen wir nicht. Jetzt wir machen wir nicht. Jetzt machen wir's nicht. Wir grüßen alle von Marina. Tschö. Tschüss, Marina. Ist das schön, dass man mal endlich mal so eingreifen darf. Ne? Mal, grüßen du sagst von wegen Nase. Was steht hier? Ja, da steht ein kleiner Pinocchio, weil mein lieber Schatz wird manchmal liebevoll von Maskenbildnerinnen auch Pinocchio genannt, weil sie diese sehr schöne lange Nase hat. Und deswegen ist das hier eine kleine Hommage an meinen Schatz, Pinocchio. Also, Hella hat sehr viel Unordnung in dieses Studio gebracht. Unordnung, ich habe es endlich mal schön gemacht. Hier steht so viel Krollkram jetzt rum. Krollkram? Ich weiß ja nicht, ob die Fernsehzuschauer das vorhin gehört haben, als du das alles erklärt hast. 41 Rosen stehen hier. Dann habe ich dieses widerliche Geweih mit Wattebäuschen und Mützchen und mit meiner Sonnenbrille ausgestattet. Die kam mit einem ganzen Koffer. Da hinten steht Winnie Pooh. Sein alberner Hirsch hat endlich mal einen Cuxhavener Rettungsring ums Ohr und sein doofes Auto steht oben auf dem Monitor und dieses Bäumchen da. Dieses Bäumchen da ist von Ilona Claude und dieses Nikolausgeschenke da hinten auch. Ja, also und so schön sah dieses Studio noch nie aus. Es ist sehr und es geht um dieses Buch übrigens, Jenseits der Scham, kaufen. Petra, 28. Ja, hallo, ich habe das Buch gekauft und gelesen. Ist nein. Ja, heute gekauft, heute gelesen. Und nein. Schon durchgelesen. Ja, das ging ja eigentlich ratzfatz, ne? Ja, jetzt haben wir eine die erste Kritik. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja. Petra, ja, also erzähl. Ich fand das Buch ja... Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke, danke schön. Also es ist wirklich, also jetzt ohne Show und ohne Scheiß, das ist sehr schön, das zu hören. Wir haben viele, viele, viele Wochen in Klausur gesessen. Cornelia Scheel, Hella von Sinn, Tom Bildhauer, ein Mitarbeiter von mir. Wir haben sehr, sehr, sehr viel daran gearbeitet und man verliert dann irgendwann vielleicht auch so die Übersicht, ne? Und ist dann umso erfreuter, wenn man von draußen von jemandem ganz Fremden hört. Das ist eine schöne Sache und ein interessantes Buch. Was fandst du denn am interessantesten an dem Buch? Ich fand den Aufbau eigentlich ganz klasse. Also die Mitschnitte, die Protokolle aus den Sendungen und danach eben eure Gespräche, die sich teilweise ja auf die Sendung bezogen, fand ich ganz prima. Darf ich dich kurz fragen, bist du ein Fan der Sendung? Hast du die Protokolle zum Teil wiedererkannt? Ich habe vieles wiedererkannt, ja. Ich habe viele Sendungen gesehen, ich habe vieles wiedererkannt. Eins hatte ich nicht gesehen, und zwar, das war Elfriede, die bei der Telefonseelsorge anrufen wollte. Das fand ich ja so kernig. Ja, das ist sehr lustig, ja. Wisst ihr, ich kaufe lesen, ist sehr lustig. Ist leider eines der wenigen lustigen Gespräche, weil ja doch viel Dramatik bei dir hier aufläuft. Ja, aber die Anpups-Geschichte haben wir auch drin. Ja, wobei das auch nicht richtig komisch ist, na doch, hat eine gewisse Komik. Ja, aber es hat eine gewisse Komik. Ich habe unterbrochen. Ja. Du wolltest noch was sagen, Petra. Ich wollte noch was fragen eigentlich. Fragen? Mhm. Und zwar erstmal an Hella von Sinn. Mhm. Du wolltest doch mal eine Sitcom machen, oder? Schatz, wir sind dran, ja, aber vor dem Jahr 2000 bin ich damit nicht auf dem Schirm. Wir haben also in diesem Sommer angefangen und haben den ersten Plot, an dem wir wochenlang gearbeitet haben, vollständig wieder in den Müll geworfen, weil wir damit dann wieder nicht zufrieden waren. Jetzt haben wir ganz von vorne angefangen und im nächsten Jahr werden die Bücher entwickelt und dann wird das auch wahrscheinlich produziert werden ab Sommer, Herbst 99. Und dann denke ich mal, im Jahr 2000 sieht man mich auch in einer Sitcom, ja. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich vorher mit einer eigenen Fernsehshow wieder auf dem auf dem Sender bin. Aber man kann dich in Köln demnächst als Sängerin sehen? Erzähl mal ein bisschen. Ja, für alle in der Region oder die weite Wege auf uns auf sich nehmen wollen. Also erstmal vielleicht nochmal in eigener Sache. Wir sind morgen Abend beim MDR in der Riverboat Talkshow, wir beide. Kann man ab 22 Uhr auf dem MDR sehen. Und ich habe am Dienstag eine Premiere hier in Köln mit Marion Raffke. Wir machen einen Abend zu Ehren von Hildegard Knef. Der heißt 1 und 1, das macht 2. Und wir singen Hildegard Knefs größte Erfolge. Im Gloria. Im Gloria hier in der Apostelstraße. Und wir machen das Dienstag, Mittwoch nächste Woche. Und danach die Woche Dienstag, Mittwoch. Und es gibt Karten, also alle in der Region, alle in Köln, die Bock haben auf Marion und auf mich und auf Hildegard Knef, kommt ins Gloria. Petra. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja, jetzt nicht an Hella von Sinn, sondern jetzt an Domian. Ja. Ich schon wieder trinke, ne? Prösterchen. Und zwar zum einen erstmal eine Bemerkung, die sicherlich Hella freuen wird. Die Mütze ist echt scheiße. Ja. Jetzt sei still, Hella. Diese Mütze ist scheiße. Der hat so eine immer im Garten auf. Ja, das ist ja auch eine ganz derbe Mütze für derbe Männer. Guck mal, selbst Hella sieht damit noch selbst Hella sieht damit bescheuert aus. Und ja. Ich kann ja eigentlich keinen Hut entstellen, wo ich 5 Jahre lang bei alles also oder die allermöglichsten Hüte ich getragen habe. Noch eigentlich eine andere Frage. Da ist die Scheiße. Also und zwar, empfindest du wirklich Stehpinkeln als absoluter Ausdruck von Männlichkeit? Ja, finde ich. Was? Ich habe nicht gehört. Das ist auch gut so. Was ist ein absoluter Ausdruck von Männlichkeit? Was? Stehpinkeln. Also Petra, ja, das finde ich. Du magst meine Mütze nicht. Deshalb bist du mir ein bisschen unsympathisch jetzt schon. Petra, du bist mir so sympathisch. Nein. Du glaubst nicht, wie sympathisch du mir bist. Diese alte, räudige Fidel Castro-Kappe, die ihm aus irgendeinem Second-Hand-Laden nachgeworfen ihr worden Domian-Fans, ist. Steht mir bei. Er hat die sich wirklich klöppeln lassen. Die hat er sich für teures Geld anfertigen lassen. Man glaubt es nicht, weil er behauptet, der kurze Schirm ständ ihm so gut. Diese Frauen walzen mich nieder. Hilfe. Und mit dem Stehpinkeln. Ich lasse es ja inzwischen, nachdem wir auch die Urinella haben, wir Frauen. Lass die Jungs ruhig im Stehen pinkeln. Also Petra, du findest es besser, das wenn Problem die Männer... Das Problem ist, sie müssen es halt nachher abwischen. Wenn die Männer im Sitzen pinkeln, Petra. Nein, es ist mir eigentlich im Prinzip Schnutz egal. Ja. Genau, wer will nur überhaupt ich denke, schon... Das ist einfach kein Ausdruck von Männlichkeit. Ja, da müssten wir beide nochmal in Ruhe drüber reden. Das würde ich dir dann ganz ausführlich erklären und dann bist du ja sicher auch meiner Meinung. Ich meine, die große Faszination des Stehpinkels ist ja, dass Männer im Stehen ein Feuer auspinkeln können, was Menschen nicht können. Das ist in der Tat ein Neid. Ich habe keinen Penisneid, aber ich habe einen im Stehen pinkeln Neid. Petra. Ich habe ihn immer, wenn ich öffentliche Toiletten besuche. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Pantomimischen Herpes. Ja. Liebe Petra. Alles klar. Bye-bye. Tschüss. Wir haben jetzt 1.32 Uhr und wie viele Sekunden? Und 21 Sekunden. Du musst jetzt gleich diese Dinger runterschieben, damit wir keine Rückkopplung haben, weil wir werden jetzt auf diese herrliche Musik ein kleines Tänzchen machen. Wir machen jetzt eine Pause. Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt das jetzt leider nicht gesehen. Mit Hella von Sinn zu tanzen, weil sie lässt sich nicht führen. Und wie schön habe ich mich gerade führen lassen. Ich liebe Frauen, die sich führen lassen. Das kriegen wir auch noch hin, wir beiden. Schnuckel. Schatz, wir werden einen Teufel tun. Und das weißt du auch. Aber er hört nicht auf, damit zu kokettieren. So, ihr Lieben, wenn ihr mit uns reden wollt, über uns, über die Sendung, über Hella von Sinn, über Jürgen Domian, ruft an 0180 5678 111 oder faxt. Und wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, die Faxnummer kennt jede Katze, nein, sag ich jetzt nicht nochmal. 56 78 110. Wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ich trinke hier lecker Pikolöchen, weil wir haben ein Buch gemacht. Wir kennen uns seit 1975 oder 76? Ja, 76. Wir haben zusammen Abitur gemacht und haben jetzt nach all den Jahren gemeinsam ein Buch gemacht. Ich habe den Domian interviewt, Stund um Stunde an seinem Küchentisch. Und dieses große Interview ist in diesem Buch. Und es sind auch Protokolle aus dieser Sendung aus dem letzten Jahr. Domian hier abgedruckt. Und es ist ein sehr schönes Buch geworden. Jetzt begrüßen wir ganz herzlich Iris. Und Iris ist 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Iris, hi. Ja, servus. Ich wollte mal fragen, und zwar, wo Hellas Schamgrenze anfängt. Die Scham oder die Schamgrenze? Schamgrenze. Ja, Schamgrenze. Das ist eine schwierige Frage, schwer, ja. Weil ich in dem Buch in der Tat den Domian mehr löchere. Ne? Also wenn das Buch umgekehrt gewesen wäre, wenn er mich interviewt hätte, ich weiß nicht, ob ich nicht verschämter gewesen wäre als du. Also ich war überrascht über deine Offenheit, worüber du wirklich sprichst. Ich weiß nicht, ob ich das alles so erzählt hätte, weil ich natürlich auch in einer sehr engen Beziehung mit Cornelia Scheel lebe und die Conny, der ist eigentlich so Diskretion eigentlich sehr wichtig. Ist auch wichtig. Ja, also ich glaube, der Conny wäre es nicht so angenehm gewesen, wenn ich so aus dem Nähkästchen geplaudert hätte. Ich habe wirklich einige Sachen erzählt, der Hella erzählt, und das ist in dem Buch jetzt abgedruckt, die ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habe. Also wo niemand anders auch weiß. Ja, oder ganz wenige Leute nur im privaten Kreis, ja. Jetzt, aber das ist eine schwierige Frage mit der Schamgrenze. Mhm. Ne? Hast du eigentlich Angst davor, dass aufgrund deiner Offenheit bestimmte Beziehungen vielleicht sogar zu deinen Eltern eine andere Qualität bekommen, nachdem sie dieses Buch gelesen haben? Eigentlich nicht. Wobei das Thema Eltern ein großes Problem ist, weil, das habe ich hier auch schon einige Mal erzählt in der Sendung, meine Eltern schon Probleme haben mit meiner Offenheit und auch Probleme haben mit eurer Offenheit. Dass ja eben so viele Leute ganz frei von der Leber weg sehr persönliche und intime Dinge besprechen. Meine Eltern sind ziemlich alte Leute und aus einer Generation kommend und auch aus einer Schicht kommend, wo man das eben nicht so macht. Insofern ist das schon ein Problem. Ja. Das kenne ich von meinen Eltern auch. Ich glaube auch, also mein Vater, der eigentlich alles bejubelt, was ich so in den letzten 10 Jahren oder auch 20 Jahren gemacht habe, wird... Stand also hinter dir. Bitte? Stand also hinter dir. Ja, mein Vater steht wirklich hinter mir. Und du musst dir vorstellen, der ist, wenn er so in Gummersbach Schnee pflügt oder die Straße kehrt, dann wird der manchmal, also damals nach diesem großen Skandal, Hella von Sinnen liebt Cornelia Scheel, ist der wirklich von Nachbarn auf der Straße gefragt worden, sagen Sie, haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Ihrer Tochter? Ach Gott. So nach dem Motto, mit diesem Monster Beast kann ja keiner mehr Kontakt haben. Und dann ist mein Vater immer eigentlich sehr, sehr süß und sehr tapfer und steht sehr zu mir. Und das macht mich auch sehr glücklich. Mhm. Stolz auch. Ist auch stolz, ja. Gut. Iris, du hast die Hella gefragt nach der Schamgrenze, ne? Mhm. Ich frage die Hella jetzt, würdest du in eine öffentliche Sauna gehen? Ich bin früher sehr gerne in öffentliche Saunen gegangen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange nicht mehr drin. Vor 2 Jahren waren wir in Stuttgart noch in der Dampfsauna. Und wenn der Alkohol so diese berühmte Grenze vielleicht auch runterpegelt, dann ist es einem egal. Oder nachts um 4 hat man die Hoffnung, dass niemand von der Bunte da ist. Also ich habe in der Tat ein bisschen Angst, dass das nicht diskret behandelt wird. Ich, mein Körper, und davor habe ich ein... Ich habe ein bisschen, seitdem ich, sage ich mal, so prominent bin, mache ich Dinge nicht mehr so ungestüm, wie ich sie früher gemacht habe. Also am FKK-Strand zum Beispiel war ich bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr. Ja. Und früher war es für mich das Schönste. Also Schwule haben jetzt assoziiert mit der Dampfsauna schmutzigen Sex. Gab es bei euch auch schmutzigen Sex in der Dampfsauna? Ja, bei uns gab es nur kühle Getränke. Iris, noch eine Frage? Nein, aber ich wollte mal sagen, dass ich euch beide also wirklich ganz, ganz arg toll finde. Euch riesig bewundere. Wofür? Ja, ich weiß nicht, ihr seid so menschlich einfach, ja. Das finde ich ein gutes Kompliment, freue ich mich. Vielen Dank. Also bei mir war es jetzt so, dass mir es eigentlich die letzten Tage richtig dreckig ging. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, nee, ich habe einfach mal wieder so einen Schub von Depressionen, ne? Nimmst du Medikamente dagegen? Nee, momentan nicht. Also ich habe jetzt morgen wieder einen Termin oder ich versuche einen Termin zu bekommen. Was hast du genommen? Hast du Prozac genommen oder was? Nee, also sagen wir mal so, es war immer ein Auf und Ab und teilweise, also was ich gekriegt habe, war mal Druxal eine Zeit lang, eher zum Ruhigstellen. Ne? Aber du bist bei einem Psychologen in Behandlung oder beim Arzt? Eigentlich nicht laufend, ja, das ist ja mein Problem. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwie schafft man es alleine, aber es geht halt doch nicht immer so. Das schafft man nicht alleine, ich kann das also... wirklich aus eigener Erfahrung sagen, und selbst in einer sehr glücklichen und in einer tollen Beziehung, in der ich sehr, sehr aufgehoben bin und mit wunderbaren Freunden und einem guten familiären Umfeld, es gibt einen Punkt, wo die Depression dich einfach umklammert und wo du einfach professionelle Hilfe in Anspruch nehmen solltest. die Conny sagt das immer so klasse, wenn jemand eine Blinddarmreizung hat oder einen Arm gebrochen hat. Natürlich geht man zum Arzt. Und wenn die Seele einen Knacks hat oder einen Bruch hat, dann sollte man zu den Ärzten gehen, die dafür zuständig sind oder die das studiert haben. Es ist sehr schwierig, gute Psychologen und Psychologinnen zu finden. Aber wenn man jemanden Gutes findet, ist das war das für mich persönlich eine ganz, ganz große Hilfe, mich zu sammeln und mich zu stärken. Eine Frage hätte ich noch an dich, Hella. Und zwar habe ich mal gehört, du hättest auch einen Diabetes bekommen. Ja, habe ich jetzt. Seit 2-3 Jahren. Ich nehme so Tabletten nach dem Essen. Ja, weil ich bin auch Diabetikerin. Ich habe die Insulinpumpe. Ne? Ja, das habe ich nicht. Ich beschäftige mich da, um die Wahrheit zu sagen, nicht richtig mit. Ich bin kein gutes Beispiel. Mir tut mir leid. Aber ich trinke und ich esse. Ich schmeiße mir nach jedem Essen eine Mediabet in den Rachen. Das sind bis zu 40 Mediabet am Tag. Das ist nicht schön. Nein, ich lüge. Nein, ich kümmere mich nicht genug drum. Ich bin nicht so der Typ für kluges Kümmern. Tröste dich, es ist meistens so, die Patienten, wo ein Diabetes ausbilden am Anfang, da ist auch irgendwo noch so ein bisschen die Verdrängung da. Mhm. Ja. Liebe Iris, wir wünschen dir, dass du aus deiner... Ich hätte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen können, liebe Lein. Ich habe ja auch Bluthochdruck. Bei mir ist es aber auch ein bisschen Vererbung. Auch die Körperfülle. Ich habe das ja nicht vom Essen. Das habe ich von meiner Oma geerbt. Wir wünschen ihr, dass sie aus der Depression rauskommt. Ja, ja, nein, ich will jetzt... Genau, das ist natürlich jetzt... Genau, wir wünschen dir... Aber du hast überhaupt angefangen, dass es dir die letzten Tage nicht so gut ging. Und du wolltest jetzt sagen, dass wir dich heute Abend aufgemuntert haben. Ja, eben. Das ich habe mich riesig gefreut auf die Sendung. Ne? Schön. Und liebe Iris. Noch mehr, dass ich durchgekommen bin. Und wir drücken dir die Daumen und mach dir einfach schöne, diese Vorweihnachtszeit ist ja sowieso so schrecklich depressiv, anregend. Ich kenne das sehr gut. Ich kann nur raten, guck einfach nachmittags auf Kabel 1, unsere kleine Farm. Das macht immer gute Laune. Und da kann man auch so schön bei weinen, das ist immer so rührend. Da kannst du, weinen ist überhaupt ganz wichtig. Lass mich doch jetzt auch mal ein bisschen Lebensberatung machen. Halte die Tränen nicht zurück, Schatz. Heule, was das Zeug hält. Ja? Es gibt ja jetzt die neuen Tempos, die sind ja sogar niesfest. Heul da rein ohne Ende, weil heulen ist wirklich gut. Tschüss, Iris. Du weinst ja viel zu selten. Das hast du mir in dem Buch auch erzählt. Ich habe hier in der Sendung vor ein paar Wochen wirklich fast... Ich habe ja, ein bisschen fast ein bisschen, ja. Drei Tränchen rausgequetscht. Du musst richtig laut weinen, heulen. Es muss laufen. Das Tränenkrüglein muss überlaufen. Das muss fließen. Manchmal weine ich, wenn ich dich sehe. Vor Glück. Manni, 28. Bist du Manta-Fahrer? Nein, bin ich nicht. Was ist deine Frage? Meine Frage ist an die Hella gerichtet, beziehungsweise an euch beide. Und zwar, wie sieht das bei euch aus mit Kinderwunsch? Ich habe nie einen Kinderwunsch gehabt. Nie. Ich auch nicht. Tschüss, Manni. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Manni, keine Ahnung. Ich hatte es selbst als pubertierender Jugendlicher nicht und später auch nicht. Das macht der Domian ja nie, ne? Dass der mal so ein schnelles Pacing macht. Hattest du einen Kinderwunsch? Nein, auf Wiedersehen. Nächste Frage. Der ist so nett, der Manni. Den willst du einfach rausschmeißen. Nein, ich will den nicht einfach rausschmeißen. Aber wir hatten noch nie einen Kinderwunsch. Wir werden auch keinen entwickeln. Auf Wiederhören. Tschüss, Manni. Danke schön. Tschüss. So ist Hella. Ja, mal ein bisschen Stimmung in die Bude. Zu den Männern bist du so. Zu den Männern bin ich so. Jetzt sprechen wir mit Manuela, genau. Manuela ist 29 Jahre alt, ist sicher sehr nett und wir plauschen mit ihr. Hi. Hallo ihr zwei. Ja. Und zwar, ich habe eigentlich eine ernste Frage an euch beide. Und zwar, wie denkt ihr über Organspende? Sprich du, ich suche meinen Organspendeausweis raus. Ich habe auch einen Organspendeausweis. Ich finde es ausgesprochen wichtig und es kann nicht genügend Menschen geben, die einen solchen Ausweis mit sich herumtragen. Ich bin absolut bereit, all meine Organe zu spenden, wenn ich gestorben bin. Ich sehe nicht ein, dass das irgendwie in der Erde verfaulen soll, wenn andere Menschen dadurch noch Glück haben und ihnen geholfen werden kann. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendein Organ in mir noch tauglich ist, nach diesen Alkoholmengen und Mediabetes und Bluthochdrucktabletten, die ich in meinem Leben lang zu mir nehmen werde. Aber ich habe auch einen Organspendeausweis jetzt seit ein paar Wochen. Wir wollten das immer schon machen und man macht es ja dann nie und jetzt haben wir endlich einen. Und ich finde das auch völlig normal, weil wenn mein Körper nicht mehr existiert, dann muss der sowieso verbrannt werden, ganz schnell, damit das nicht vor sich hin fault, wie du auch sagtest. Mhm. Und alles, was noch tauglich ist, vor allen Dingen auch, ich bin ja selber kurzsichtig, so Hornhäute kann man ja ganz toll noch gebrauchen für Leute wie mich, oder nicht für mich, sondern für viel schlimmer Kranke. Das muss man doch machen, weil ich meine wirklich, der Körper nach dem körperlichen Tode, entschuldigt bitte, aber interessiert wirklich keine Katze mehr. Hast du auch einen Spenderausweis, Manuela? Ja, also seit Oktober diesem Jahr jetzt. Und, wie kam die Entscheidung bei dir, dass du dir einen zulegst? Das war eigentlich in deiner Sendung. eben, weil eben so viele kranke Leute bei dir anrufen und ich habe mir da eigentlich dann Gedanken drüber gemacht und mhm. ich wäre jetzt 30, da wird man ein bisschen ernster. Nachdenklicher. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Und ich finde das eigentlich schon gut. Ich hoffe, dein Beispiel macht viel, viel Schule noch. Liebe ja. Manuela, noch eine Frage? Nö, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich für euch beiden ein Autogramm machen ja, könnte. Das arrangieren wir gleich. Du wirst nochmal angerufen. Und wenn du nochmal anrufst, liebe, dann machst du den Fernseher leise. Ne? Wir haben hier die Rückkopplung. Danke. Tschüss, Manuela. Tschüss. Sabine. Man spricht überhaupt nicht mit mir darüber, wie aufregend es für mich ist, dass ich in meiner Lieblingssendung sitze und alles mal hier so klugscheißerisch mitmachen darf. Ich glaube, es gibt keinen prominenten Menschen in Deutschland, der so oft diese Sendung schaut wie Heller von Sinn und Cornelia Schäfer. Ja. Ich glaube es auch nicht. Hm. Hallo, wen haben wir? Sabine. Ja, hallo Jürgen, hallo Hella. Hallo Sabine. Ach, es geht mir wirklich gut. Hella, wir haben ja. Gerade. Nein, ich betrinke. Nein, Moment. Ich trinke ein Schlückchen Sekt. Ja, das ist das zweite Schlückchen gewesen sein. Wasser. Du trinkst aus einer Brackwahl. Ihr liebe Nation, das klären wir jetzt mal. Ja, wir trinken ja gerade. Boah, du Sau. Meine Freundin feiert nämlich heute ihren Geburtstag. Wer? Wer? Meine Freundin feiert dann ihren Geburtstag rein. Meine Freundin feiert rein. Wir gratulieren natürlich. Ich singe gleich. Ich muss jetzt erstmal sagen, dass der Mann immer Wodka sich hier reinschüttet nach Dinner. Nein, ich kann mich nicht betrinken, weil wir morgen nach Dresden fliegen müssen. Und wenn ich mit einem schweren Kater in Dresden im Flugzeug nach Dresden sitze, dann muss ich ja, ne? Ist nicht schön. Bitte? Dann braucht man die Tüte. Genau, und wer will das schon? Kein Mensch. Deswegen betrinke ich mich nicht. Ich trinke gediegen ein Gläschen Sekt zur Feier dieses Buches. Manuela hatte bestimmt noch eine Frage. So, und jetzt, nein, wir singen jetzt erstmal, für Ihre Freundin und auch für unsere Freundin Uli. Für alle, die heute Geburtstag haben oder gestern Geburtstag hatten, ein kleines Happy Birthday. Ja. Ich habe deine Schlagerqualitäten so angepriesen. So, pass auf. Wir sollten sowieso bald mal eine Platte machen. Schöne Idee. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Freundinnen und Freunde. Geburtstagskinder. Happy Birthday to you. You. Gut, ne? Freut sich deine Freundin? Ja, die sitzt im Wohnzimmer und ich bin in der Küche. Und die nimmt es hoffentlich jetzt auf. Bitte? Die nimmt es hoffentlich jetzt auf Video. Nee, hat sie nicht. Naja, aber sie hat es gesehen. Das kann man. Sie hat es gesehen und das ist toll. Gut. Also, jetzt aber zur Frage. Genau, zu dem Buch. Ich muss sagen, ich habe das gestern gekauft, habe mich in der Stadt gleich hingesetzt, habe angefangen zu lesen und musste irgendwann sagen, nee, ich muss nach Hause fahren, weil mir standen ständig die Tränen in den Augen. Und auf der anderen Seite war ich immer wieder am Lachen. Und ich habe auch das erste Buch. Und ich muss sagen, das zweite ist noch grandioser. Das ist schön, weil ich da ja mitwirken durfte. Schönen Dank, ja. Schönen Dank. Und ich denke mal, auch gerade durch dich, Hella, ist das Buch fantastisch geworden, weil man dich von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Ja, das stimmt. Also das habe ich gestern hier in der Sendung ja auch schon gesagt. Man kennt Hella von Sinn oder sie wird immer in eine Schublade gestopft von wegen Ulknudel und sowas. Ja. Dieses Buch ist wirklich der allerbeste Beweis, dass es auch eine sehr fundierte andere Seite von Hella von Sinnen gibt, nämlich, dass sie sehr seriös und journalistisch an ein Interview herangeht. Was für mich eine große Herausforderung war. Und irgendwas trinkst du. In der Tat. Du weißt das aber. Ja, ich weiß das. Weißt du, wenn ich das mal eben sagen darf, mich persönlich irritiert das. Also jetzt nicht du und deine Kritik, also die positive, sehr positive Kritik freut mich natürlich sehr, aber mich persönlich irritiert, wenn ich Menschen treffe, auch nach meinem Solo, was ich jetzt 3 Jahre gespielt habe, die zu mir kommen und sagen, also Frau von Sinnen, das hätten wir Ihnen ja nicht zugetraut, weil ich frage mich wirklich, ob die Leute immer denken, dass ich mit alten Kuchenresten Chaka-Chaka rufend durch die Stadt renne. Natürlich habe ich auch irgendwas in der Hirnschale und habe Interessen und habe Spaß auch an klugen Gedanken und ich habe auch noch andere Hobbys. Und ich bin manchmal so überrascht, dass alle Leute immer nur denken, eine Ulknudel ist irgendwie, ja, eine Ulknudel. Mhm. Und bleibt sie auch. Ja, merkwürdig. Also wir bedanken uns sehr für das Kompliment, Manuela. Sehr nett. Hallo? Hallo? Jetzt ist es schon weg. Ja, die musste jetzt mit ihrer Freundin weiterfahren. Sabine. Ist trotzdem schon weg. Sabine. Ist doch schon weg, Liebchen. Chris. 28. Chris ist auch weg. Ja, das ist sehr gut, weil du beziehst mich auch überhaupt nicht mehr richtig mit ein. Weil jetzt nehmen wir nämlich Ralf, 22. Hallo, Ralf. Ralf, hallo. Ralf, die haben uns wieder alle aus der Leitung gewuppt. Was für eine herrliche Gelegenheit, jetzt über unser Buch endlich mal zu sprechen. Es heißt Jenseits der Scham. Es besteht, wie gesagt, aus Protokollen aus dieser Sendung. Es ist, was die Anruferin gerade gesagt hat, auch teilweise sehr tragisch und auch traurig. Und es ist teilweise sehr, sehr witzig. Also zum Beispiel das Gespräch mit Elfriede. Das könnten wir jetzt mal nicht imitieren, wir haben schon wieder einen Anruf. Nee, ist schon wieder weg. Nee, wir haben keinen Anruf. Also nur den Anfang, den lesen wir mal vor. Wir imitieren jetzt mal, wie das damals war. Ich spreche jetzt Elfriede und werde das mal so ein bisschen rheinisch einfärben hier, ja? Also jetzt ist am Telefon Elfriede, 77 Jahre alt. Hallo Elfriede? Ja? Ja, Elfriede, hier ist Jürgen. Du bist jetzt dran. Elfriede? Ja? Warum hast du denn zum Thema zu alt für Sex hier bei mir angerufen? Domian. Ja. Ah, da ist der Domian. Nein, hier steht natürlich Domian, aber egal. Ja, ich bin's. Du bist jetzt dran, Elfriede. Ja, ach so, also Sex im Alter, das ist ja das Gleiche wie in der Jugend. Ne? Da gibt es ja keine Unterschiede. In der Jugend war man aber flotter und schneller. Ich bin ja alleinstehend, ich habe ja nur Telefonsex. Du hast Telefonsex? Wen rufst du denn an? Ja, verschiedene Nummern. Also so kommerzielle Sachen, das ist kein Bekannter von dir. Nein, das ist ein ganz großer Witz gewesen. Du wirst es nicht glauben, Domian. Ich bin alleine und durch einen Unfall behindert. Und da wollte ich die Telefonseelsorge anrufen. Die Telefonseelsorge? Ja, jetzt stell dir vor, ich habe mich vertan. Ich hatte plötzlich einen Telefonsexdienst am Telefon. Das ist ja wunderbar. Und dann, erzähl mal. Ja, also ich habe am Telefon geweint. Und der junge Mann hat sich wohl gedacht, was ist denn wohl da los? Der war aber jetzt so anständig. Das war ein junger Mann von 39 Jahren. Und er sagt, jetzt legen Sie mal auf und rufen Sie eine andere Nummer an. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam der wieder ans Telefon und der sagte mir, dass das sonst viel zu teuer gekommen wäre. Und dann hast du mit dem richtig Telefonsex gemacht? Ja, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte. Ne, da kamen wir auf das Thema und dann haben wir es gemacht. Und du rufst ihn jetzt auch noch öfter an? Ja, die Woche einmal. Die Woche nur einmal? Ja, dann ist teuer, Domian. Elfriede, erzähl mir doch bitte dann nochmal... Wie der das macht, bringt er dich so richtig in Fahrt? Ja, ich kann dir doch jetzt hier nichts vorstöhnen. Nee, das sollst du ja auch nicht, aber ich muss jetzt mal ganz indiskret fragen, bringt er dich dann so weit, dass du auch einen Orgasmus am Telefon hast? Ja. Hast du dann irgendwelche Hilfsmittel dabei? Nein, ich onaniere nur. Mit der Hand oder mit einem Massagestab? Nein, nur mit der Hand. Und wie lange dauert dann so ein Gespräch? Ja, ungefähr eine Viertelstunde. Ach, das ist aber schnell dann. Mhm. Und, du weißt auch, wie er dich dann richtig scharf machen kann. Nee, er weiß es. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Also ich finde das wunderbar. Ich finde das wunderbar, dass du das machst und auch, dass du so offen darüber erzählst. Das würde so manch einer in deinem Alter nicht machen und der würde sich schämen. Ja, weshalb soll man sich schämen? In den 30er Jahren war das viel schlimmer. Ich war ein Einzelkind, da war das noch schlimmer. Da musste man sich immer verstecken. Mein Mann ist schon seit 20 Jahren tot. Der war ja Frührentner. Vom Traktor überfahren. Also auf jeden Fall ist es schön, dass du durch Zufall diese Telefonsex-Nummer entdeckt hast. Ja. Und es ist so, dass du dich richtig darauf freust, es einmal in der Woche dann auch zu machen. Ja. Das ist eine richtige Bereicherung für dein Leben. Ja, und man spricht mit einem Menschen, der ganz auf mich eingeht. Das ist wunderschön. Also liebe Elfriede, ich danke dir ganz herzlich für deinen Anruf. Und ich wünsche dir noch sehr viel Spaß beim Telefonsex. Von Herzen alles gut. Tschüss, Domian. So, jetzt wundert euch nicht, dass wir das so lange vorgelesen haben. Wir haben immer noch hier einen Computerabsturz. Das Schöne ist, ich bin ja hier und wir können uns ja unterhalten. Es gibt ein großes Problem. Ich frage jetzt mal in die Regie, ob wir denn irgendwas... Das komplette Telefonzentrum ist abgeschnitten. Wir haben kein Amt. Aber wir sind auf Sendung und ihr könnt uns sehen und auch die Hörer können uns hören. Die Hörer können uns hören. Das ist doch wunderbar. Das, ja. Dann können wir doch einfach noch ein bisschen plaudern. Was ich ganz wichtig finde, was wir vergessen haben, in diesem Buch hier reinzuschreiben, die Namen sind geändert worden. Also die Namen hier sind alle von den Originalprotokollen verändert worden. Und deshalb hieß Elfriede auch nicht Elfriede, sie hieß irgendwie anders und sie sprach auch nicht Kölsch. Aber ich finde dieses Protokoll also eins der absolut charmantesten und hinreißendsten. Gab es irgendwas, nun ist es ja eine ungewöhnliche Situation, wenn man sich so gut kennt und in ein so intensives Interview geht. Gab es etwas, worüber du auch sehr erstaunt warst, das von mir zu erfahren? Also erstmal habe ich mich natürlich gewundert, dass du immer noch so spießig bist wie damals mit deinen Gästen. Ja, natürlich spießig. Chris will, dass Hella Chaka Chaka macht. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Können wir die Musik nochmal einfahren? Können wir die Musik nochmal einfahren? Dann mache ich schon mal ein bisschen Chaka Chaka. Da brauche ich ja Musik für. Das muss jetzt auch reichen, weil Chaka Chaka ist ja eine ganz andere Ära. Nein, das hat mich überrascht. Spießig, was meinst du mit spießig? Ach, nicht richtig spießig. Du bist ja eigentlich überhaupt nicht spießig und du hast ja auch Spießigkeit. Mhm. Du bist so, ja, wie soll ich sagen, erschreckend oder erfrischend deutsch. Also wenn ich dich so hier mit diesen Hirschgeweihen sehe und du wanderst durch Fels und Firn, sitzt zu Hause, hörst das Mozart-Requiem, möchtest deine Kinder Franz und Fritz nennen, isst gar nicht mehr gerne italienisch, sondern lieber Hausmannskost. Ich bin so ein bisschen überrascht, weil du bist eigentlich ein klassischer Gummersbacher im Alter geworden. Meinst du, das ist klassisch Gummersbar? Was meinst du, was du Ich bist? Weiß es nicht. Das hat sich einfach so entwickelt, dass ich halt auf diese Geschmacksschiene so allmählich gekommen bin. Was lese ich hier? Mike will wissen, warum Hella Klopapierwerbung macht. Lieber Mike, ich habe Klopapierwerbung gemacht. Das ist aber schon jetzt wieder, ich glaube, fast ein Jahr her. Es ist ein Jahr her. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Das gab viereckig Geld, liebe Leute. Da habe ich richtig was dran verdient. Ja? Und im Übrigen liebe ich Werbung. Ich sehe sehr, sehr gerne Werbung und finde Werbung auch eine Herausforderung und natürlich für so ein Produkt wie Toilettenpapier, weil welcher Prominente hat es vorher oder wer wird das nach mir machen? Eher niemand. Und ich stehe ja immer gerne für so kleine, innovative Aktionen und habe auch gute Resonanz auf diesen Spot gehabt und das fand ich auch sehr lustig. Was ja wirklich sehr erstaunlich ist, du hast seit wie vielen Jahren keine permanente Fernsehpräsenz mehr, seit 5 Jahren, ne? Mhm. 5, 6 Jahren. Mhm. Dass du dennoch einen ganz hohen Popularitätsgrad in Deutschland hast. Wie erklärst du dir das? Vielleicht wegen den blonden Haaren und der Sonnenbrille. Heino kennen ja auch 98% der Deutschen. Wie erkläre ich mir das? Ich glaube, dass ich wirklich Star-Qualitäten immer schon hatte und auch habe. Viele Menschen erinnern mit mir Ehrlichkeit, Spontanität und aber auch Spaß. Ich bin halt nicht so ein Eintagsflieger. Mhm. Also ich konnte ja jetzt auch in Ruhe 40 Jahre alt werden und ich glaube, ich kann auch locker 60, 70, 80 Jahre alt werden. Ach, wir haben Faxe, das ist schön. Du polarisierst aber auch sehr. Es gibt sicher wenige Menschen, die einfach heller von Sinn so hinnehmen. Entweder finden die dich super ätzend oder sie lieben dich. Ja, und das finde ich natürlich toll, dass ich nicht so ein Larifari-Mittelding bin. Lass uns doch mal Faxe lesen, das ist doch spannend. Hallo ihr beiden, hier meine super wichtige Frage. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag unsichtbar wärt? Macht weiter so, ihr seid beide echt super. Was würdest du machen? Einfach unsichtbar. Eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe spontan eine Idee. Es gibt doch hier im WDR immer diese Kultserie, die Fußbräuchs, die immer mit Ute Diehl und der Kamera so Faxen machen. Ich glaube, ich wäre wirklich mal gern mit der Tarnkappe bei denen, was da los ist, wenn die Kamera nicht da ist. Ich würde Steffi Graf einen Tag begleiten, unsichtbar. Hallo ihr zwei, ich hätte nur eine kleine Frage an Hella. Wird es vielleicht nochmal Alles Nichts Oder mit Hugo Egon Balder geben? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dieses Fax zeigen soll. Domians Hut ist super. Ich weiß, ihr Lieben, wenn wir von einem Hut sprechen würden, wir sprechen von dieser räudigen, grünen, khakifarbenen, kackfarbenen Fidel-Castro-Kappe. Mein Publikum hat einen sehr guten Geschmack. Einen viel besseren Geschmack als du. Aber die Frage war hier nicht Alles Nichts Oder. Also man kann ja nicht, man soll nicht nie sagen, der Balder und ich, wir haben eine sehr gute Freundschaft und haben oft zusammen gegessen und gesagt, lass uns doch mal so ein Revival machen oder eine Silvester-Sendung. Aber das ist ja auch sehr teuer und wenn es aber RTL sagen würde, Mensch, Kinder, macht doch nochmal Alles Nichts Oder. Also ich glaube, Hugo und ich, wir hätten beide wieder Bock drauf, weil es sind so viele Jahre vergangen und die Sendung hat immer noch Kultcharakter. Die Spiele waren zum Teil sehr, sehr witzig, die würden auch heute noch funktionieren. Gibt es eigentlich für dich eine Traumsendung, wenn du sagen würdest, das würde ich am liebsten jetzt machen? Erinnerst du dich noch an Schmidt einander, damals mit Feuerstein? Ja, klar. Das wäre eine Sendung nach meinem Geschmack. Also eine Late-Night-Show, nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche oder alle 14 Tage, wo ich prominente Gäste hätte und zwischendurch kleine Sketche spielen könnte. Das würde ich gerne machen und ein Konzept für diese Show liegt auch vor. Mhm. Und man muss jetzt abwarten, ob die entscheidungsfreudigen RTL-Bosse sagen... RTL. Ja, bei RTL. Ich bin ja so ein treuer Schuffen. Ne? Ich komme ja gar nicht auf die Idee, zu einem anderen Sender zu gehen. Ich warte ja jetzt seit 5 Jahren darauf, dass ich bei RTL wieder Faxen mache. Du bist ja schon mal beim WDR bei 1 Live. Ralf 22, wie verbringt ihr Weihnachten? Hella. Jürgen. Wie verbringst du Weihnachten? Jürgen, wie verbringst du Weihnachten? Ich bin Heiligabend bei meinen Eltern. Und einen Weihnachtstag verbringe ich auch zusammen mit meinen Eltern. Und den anderen Weihnachtstag verbringe ich hoffentlich zusammen mit Cornelia Scheel und Hella von Sinn. Das kann aber dann nur der zweite Weihnachtstag, also der erste kann es sein. Der erste kann es sein, weil den zweiten haben wir natürlich auch eine Verabredung, weil meine Mutter selig wäre am zweiten Weihnachtstag dieses Jahr 70 Jahre alt geworden und wir haben traditionell jeden 26. Dezember ein Abendessen mit den engsten Freunden und dieses Jahr wird das natürlich wieder etwas üppiger ausfallen, weil es der 70. gewesen wäre. Und am 24. sitze ich auch bei meinen Eltern unter der Tanne, also bei meinem Vater und seiner Familie. In Gummersbach. In Gummersbach und am ersten Weihnachtstag bist du eingeladen, bei uns vielleicht so ein kleines Schöppchen Glühwein oder einen Schluck aus deiner sehr alten grünen Wasserflasche, was immer du willst. Wir lesen gerade Claudia, Hella und Jürgen, ein tolles Team. Vielleicht sollten wir öfters mal diese Sendung hier zusammen machen oder irgendeine andere Sendung. Ich bin dabei. Mit dir würde ich auch gerne eine Sendung machen übrigens. Ja. Ja, eine Talkshow könnte ich mir gut vorstellen. Morgen machen wir zusammen die MDR-Talkshow, guckt schön rein und alle, die mich sehen wollen im Gloria, 8., 9. und 15., 16. Dezember. Genau. Morgen sind wir hier nicht im Fernsehen, sondern nur im Radio zu hören. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir bitten sehr um Entschuldigung wegen der technischen Pannen am Anfang im Fernsehen und jetzt auch generell mit unserem Telefon. Und wenn ihr das Elfriede-Gespräch nochmal lesen wollt, in diesem Buch steht's drin. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Wir trinken jetzt noch was und lassen es uns gut gehen. Und wir sagen bis dahin. Bye bye. Ciao. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.